Da gab es einen Philosophen und Physiker, Mario Savio, an der Universität Berkeley. Free Speech Movement hießen die, also waren es die Black Power Leute. Und der hat gesagt, dort bei einer Demonstration, es kommt nicht so sehr darauf an, in der Gesellschaft einen Platz zu finden, als vielmehr die Gesellschaft so zu gestalten, dass man in ihr einen Platz haben möchte. Ne, das ist doch eine unheimlich starke Vision, finde ich. Ne? Und die hat auf uns natürlich genauso zugetroffen. Ich bin im grünen Kranz an Haaren hochgezogen worden und an die Wand gedonnert worden mit den Worten, so eine Typen sind beim Adolf vergast worden und zwar zu Recht. Ne? Es war... Der Mob hat getobt. Das war nicht nur eine Entscheidung, ich sage mal, politischer Art oder sowas, sondern das ist von breiten Schichten der Bevölkerung getragen worden. Das ist zum Beispiel ja so ähnlich. Ne? Diese Elterngeneration fand das Langhaarigen und sowas, das war... Er lief in der ARD ein Film von Sebastian Haffner. Er hat sich bemüht, als Eigendarstellung der DDR ein Bild zusammenzustellen, wie sie Jugend, Sport, Familie, Freizeit. Und der Schluss lautete so etwa, das Selbstbildnis, was die DDR-Führung da darstellt, das ist unheimlich ähnlich dem, wie sich die CSU die Bürger wünscht. Bloß natürlich mit anderen politischen Vorzeichen. Und das ist sicherlich eine übereinstimmende Sache gewesen. Das war ein Verstieß gegen Zucht und Ordnung und Anstand und Sauberkeit und sowas. Ich glaube nicht, dass das vordergründig politisch motiviert gewesen ist. Das hat es sicherlich auch gegeben. Aber wir waren hier eine kleine Minderheit, wie die im Westen auch. Und das hat den damals herrschenden, natürlich auch Moralvorstellungen, schwerst widersprochen. Und gegen diese Mauern sind die ja im Westen auch am Anfang gelaufen, ehe sich das immer mehr politisiert hat. Wir haben natürlich Westfernsehen geguckt und Westradio gehört. Aber für uns war dieser Prager Frühling 68 wichtiger. In der Tschechei haben wir einen Versuch gesehen, so wirklich so einen Sozialismus mit demokratischen Antlitz zu schaffen. Und das war auch ungeheuer spannend. Wir sind da im Frühjahr, bin ich mit Freunden dort runtergefahren. Und da waren wir 14 Tage, 3 Wochen da in Prag. Also so ein Leben habe ich nie wieder erlebt. Ne? Das war fantastisch. Lebendig und offen. Ich meine, wenn man erst mal drin war. Und glücklicherweise hatte mein Reisegefährte, der war auch ein Biologe, ein Hefter mit, da waren Formeln drin. Das hat uns erst mal den Aufenthalt an der Grenzkontrolle in Bad Schandau um viele, viele Stunden verzögert. Wir mussten aussteigen und wurden, also der Spionage für den amerikanischen Geheimdienst, das waren Formeln, die hatte der von der Tafel abgeschrieben, ein paar Stunden vorher, ich glaube allgemeine Biophysik oder sowas, aber es hätte natürlich auch was anderes sein können. Naja, aber das war, die Tage dort, die waren sowas von toll, das habe ich nie wieder vergessen. Und ich habe nicht geglaubt, das muss man auch sagen, habe mich mit dem Gerolf Panach da auch brieflich, der war bei der Armee während dieser Zeit und er war sehr unsicher, ob es nicht wieder sowas wie 56 in Ungarn gibt. Und ich war der Meinung, das ist 12 Jahre her und nee, das gibt's nicht nochmal. Aber hat's nochmal gegeben. Und im Nachhinein muss man sagen, das ist der letzte Versuch gewesen, der eine Spur und eine Chance gehabt hätte, ein anderes Sozialismusmodell auf den Weg zu kriegen. Also wir haben nicht so sehr nach Paris geguckt, obwohl wir das auch toll fanden, an der Sorbonne oder so. Das war außerhalb der Vorstellung. Und ja, und wir haben ja auch auf den Standpunkt gestanden, dass, also ich kenne mindestens bis in den Dezember 1989 eigentlich niemanden, der dediziert für die Wiedereinführung des Kapitalismus gewesen wäre. Ne? Wir haben ja nach linken Modellen gesucht zum sogenannten real existierenden Sozialismus. Wir wussten ja, wer in diesem Lande das Sagen hat und wir wären ja also so hirnverbrannt, dass wir geglaubt hätten, wir können hier wirklich irgendwas ganz Praktisches unternehmen. Also da wären wir wahrscheinlich nicht bis vor die Haustür gekommen. Ne? Aber wir haben uns natürlich bemüht, nach linken Modellen zu suchen. Und da sind wir ja hier in Jena zum Beispiel an einer ganz guten Stelle. Die Jena Universitätsbibliothek hat auch während der Nazizeit das ganze Material nicht verbrannt, was aus den 20er Jahren die Linksabweichler gemacht haben. Ein ganz berühmter Mann, Karl Korsch, hat hier einen Lehrstuhl gehabt. In der Unibibliothek gab's also alles, also ich sag mal Otto Rühl, die Namen werden die nicht sagen, aber da haben ja heftige Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Kommunistischen Partei Deutschlands stattgefunden. Und da sind Leute mit tollen Ideen, die damals auch schon gegen den stalinistischen Kurs waren. Und das lag alles noch rum. Da haben wir uns dann gegenseitig vorgenommen, was weiß ich, und wir treffen uns nächste Woche wieder im Hinterzimmer der Kneipe und diskutieren über die Vorstellungen, wie Sozialismus aussehen könnte. Ja, ich sage Karl Korsch oder Ruth Fischer, Arkadi Maslow oder Brandler oder... Das war ganz spannend. Und unter diesem Gesichtspunkt haben wir auch sozusagen die Klassiker nochmal gelesen. Frühwerke von Karl Marx, das war doch toll. Und dann hatten wir auch gute Beziehungen, relativ gute, sage ich mal, in Westen. Das war natürlich nicht ungefährlich. Die haben uns auch einen Teil an Autobahnraststätten Zeug übergeben oder sowas, ne? Diese Gesellschaftsmodelle, die da im Westen und West-Berlin hochgekommen sind, das war alles für uns nicht tauglich. Ne? Das waren Typen, Pommi Baumann, Kommune 1, die wir nicht kannten, aber die konnten uns sozusagen mit Büchern helfen. Und die war natürlich auch in einer gewissen Weise ein Anstoß. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, die hatten sozusagen alles, was sich der DDR-Bürger gewünscht hat. Die konnten reisen, die hatten Autos, die konnten die Bücher lesen, die sie wollten, konnten die Musik hören, die sie wollten und waren trotzdem gegen diese Gesellschaft. Ne? Und das hat natürlich einen Teil auch hier zu denken gegeben, ne? Dass das offensichtlich alles nicht alles sein kann. Ne? Und so war ja, das war ja der Impetus von Paris, denn der Aufstand in der Sorbonne. Sicherlich gab es da als Auslöser noch viel konkretere Sachen, aber das war schon so, ne? Also wir haben ein einziges Mal versucht, uns zusammenzusetzen und ein Konzept zu machen, wie wir uns einen anderen Sozialismus vorstellen könnten. Und das haben wir rein konspirativ gemacht. Und da wir waren ja immerhin so 10 Leute ungefähr. Das hat dann letzten Endes die Stasi auch rausgekriegt, aber durch einen absolut dummen Zufall. Ne? Das hätte uns natürlich allen Genick brechen können, das haben wir auch gewusst. Ne? Und da haben wir eben hinter uns alle Spuren verwischt und sind in Klausur gegangen. Ne? Wir haben das dann mit Freunden in Halle diskutieren wollen und jemand hat diese Tasche mit den Papieren in der Straßenbahn vergessen. Ja, und der größte Witz ist, daher hatten sie es auch nicht. Es ist ja in den 70er Jahren, sind ja dann die ersten, weil sie hier keine Alternative mehr sahen, so ab 72 haben versucht, in Westen zu gehen. Und zwei meiner Freunde sind bei diesem Versuch, die waren dann schon in Jugoslawien erwischt worden, sind wieder über Bulgarien in die DDR ausgewiesen worden. Und in dem Glauben, dass die Stasi dieses Dokument aus der Tasche in Halle hat, haben die angefangen, davon zu erzählen. Also es ist sozusagen, muss ich sagen, es ist sowas von dumm gelaufen. Aber was sie nicht gesagt haben, wer da noch dabei war. Sie haben es auf eigene Kappe genommen und das war sicherlich toll. Ne? Also für uns jedenfalls, für die anderen. Ne? Natürlich, diese sexuelle Revolution, die gab es wahrscheinlich in Praxi in einer größeren Breite, denke ich manchmal, als in Westdeutschland. Ne? Und dann auch dank der segensreichen Forschungsarbeiten von Jena Farm mit der Anti-Baby-Pille. Also es war eine sehr lockere Zeit. Allerdings Kommune 1, das hat es also in der Form sicherlich ja nicht gegeben. Das muss im Frühjahr 1968 gewesen sein. Die Jener Universitäts-FDJ-Leitung hatte einen Freundschaftsvertrag oder irgend sowas geschlossen mit dem SDS der Uni München. Und zu dem Zeitpunkt war der SDS noch stark von ja, so SED-nahen Gruppen geprägt gewesen. Und bei den nächsten Wahlen hatten sozusagen die sogenannten Chaoten dort die Oberhand gewonnen. Und da war so ein Gegenbesuch und da liefen hier auf einmal alle Langhaarige mit zerrissenen, die beliebten Army-Jacken von der US Army rum und ja, haben dann in der Marxismus-Leninismus-Vorlesung ein bisschen gebellt. Das war also, ja, ich meine, als Gag schon nicht schlecht, aber nein, da hat es schon Unterschiede gegeben, denke ich. Das hing natürlich auch sehr stark ab, an welchen Fakultäten man war. Bei den Germanisten und Biologen war das relativ harmlos. Und ja, wer Geschichte oder Philosophie oder Jura studiert hat, war es wesentlich härter. Ne? Wegen Albereien im Grunde genommen sind zum Beispiel Ede und Henry in die Produktion geschickt worden, sind exmatrikuliert worden und mussten sich ein Jahr bei Schott bewähren. Wir haben das genannt, sie sind zur führenden Klasse hinabgestoßen worden. Muss man sich vorstellen, eine Arbeiterklasse. Und man schickt Studenten, die sich undiszipliniert benommen haben. Das war ja auch nicht vordergründig politisch. Die schickt man dann zur Arbeiterklasse. Die müssen sich ein Jahr bewähren und müssen dann sehen, dass sie von ihrer Brigade ein gutes Zeugnis kriegen. Das haben beide gekriegt, dass sie wieder anfangen können zu studieren. Also, das war noch die mildere Form, klar. Der Ede ist ja dann ein halbes Jahr später ganz exmatrikuliert worden. Der Heinrich, der hat sein Studium abgeschlossen. Aber sowas hat man dann ja auch ewig mitgeschleift, ne? Es gab ja Kaderakten, wo das dann natürlich für immer und ewig vermerkt war. Ich war dann sogar Seminargruppensekretär der FDJ-Studien, also meines Studienjahres, unter den Biologen. Und wir hatten eine gute Arbeit geleistet, gute Abschlüsse gemacht. Und dann sollten wir sozialistisches Studentenkollektiv werden. Da hing eine Prämie, ich glaube, ziemlich hoch, 800 oder 900 DDR-Mark dran, für die ganze Gruppe. Wir waren ungefähr 20 Leute. Und da bin ich zum Sektionsdirektor bestellt worden und er hat mir gesagt, Sie werden ausgezeichnet. Einzige Bedingung, Sie müssen vorher zum Friseur die Haare abschneiden. Weil Übergabe und Prominenz und so. Es war 69, glaube ich. Und da habe ich dann meine Seminargruppe gefragt, habe gesagt, also, so ist es. Ich bitte um geheime Abstimmung darüber, was euch lieber ist. Die Abstimmung habe ich verloren. Ich musste also zum Friseur. Ich glaube sogar ziemlich von den 20 haben mal mindestens 15 gesagt, wir nehmen das Geld und du gehst zum Friseur, die Haare wachsen wieder. Ne? Dann habe ich noch die Auszeichnung entgegengenommen und dann bin ich von meinem Posten zurückgetreten.